Das mag ich irgendwie. Ich habe Beyblade nie wirklich gemocht, ehrlich gesagt. Ich hab's nie geguckt, ehrlich Echt gesagt. nicht? Das ist ja ein Verbrechen. Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Conncast. Wir haben uns heute eingefunden, um einen ganz besonderen News-Podcast zu feiern, nämlich einen ohne Philipp. Tja, weil ich aber für fast kein Geld der Welt alleine aufnehmen würde, habe ich mir Marcel an meine Seite gezogen. Hallo Marcel! Hallo Kevin, ja, das ist diesmal wirklich eine kompakte Ausgabe, nicht? Hey, ja genau, wir sind nämlich beide zusammen und wir sind beide alleine. Philipp ist nicht da, überhaupt sonst ist niemand da. Wir haben uns eingefunden und wir möchten einfach ein paar News ganz kurz besprechen, weil wir derzeit ein wenig unter privaten und weniger privaten Auslastungen leiden. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich an. Wir haben nämlich wie immer zuerst die Deutschland-Kategorie vor uns. Und was ist passiert? Band 77 ist auf Deutsch erschienen, am 17. Oktober. Und wir haben auch dazu schon was aufgenommen, nicht wahr? Genau, also wenn ihr noch unsere Meinung dazu hören wollt, ob der Band jetzt kaufenswert ist, und wir haben den ja auf jeden Fall empfohlen, dann könnt ihr auch nochmal in den Themenpodcast reinhören. Da haben Philipp, Debbie, Kevin und ich nochmal unsere Meinung kundgetan. Und unser Fazit, für die, die vielleicht nicht reinhören wollen, sondern nur mal kurz so eine Zusammenfassung hören wollen. Es war vernichtend. Nicht kaufen. Oder wie? Oder wie war's? Naja, wir haben ja gesagt, dass die Fälle an sich vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich waren. Aber es gibt sehr viel Charakterhandlungen, also sehr viel interessante Entwicklungen bei den Charakteren auf jeden Fall. Und insofern ist der Band auf jeden Fall lesenswert, nicht? Richtig, ja. Der Meinung waren wir alle. Ja, wer reinhören will, Themenpodcast mit uns Vieren. Sehr hörenswert, auch der Band sehr lesenswert, erschien am 17. Oktober bei EMA für, wie immer, 6,50 €. Außerdem erschien Film 16, Der elfte Stürmer, auf DVD und Blu-ray, ursprünglich geplant für den 25. Oktober, aber was ist denn da passiert? Ja, da gab es ein paar Auslieferungsverzögerungen, nicht um eigentlich 4 Tage. Ja, genau. Ja, ich habe es auch nicht so genau mitbekommen, nicht, aber ein paar haben den Film doch trotzdem schon früher bekommen. Richtig, ja. Also offiziell wurde der Release verschoben, um quasi Nachteile bei Kunden auszugleichen. Also der Film wurde wie gehabt ausgeliefert, allerdings teilweise mit Verzögerungen und mit Problemen. Wie es eben so ist. Ich meine, irgendein Schiff in Deutschland fährt mal nicht richtig ab in Hamburg oder irgendeine Bahn streikt oder der DHL-Wagen ist den Abhang runtergefahren, aus Versehen. Da passiert ja immer wieder was. Und der Film ist aber regulär am 29. erschienen. Alle, die ihn vorher hatten, herzlichen Glückwunsch. Alle, die ihn jetzt schon haben, herzlichen Glückwunsch. Ich persönlich finde, ein wirklich gelungenes Meisterwerk. Vor allem aber wegen der, wie immer, wie kann es auch anders sein, deutschen Synchronisation mit Tobias Müller, Juliana Jakubait, Jörg Hensler, allen anderen, vielen Dank. Alle uns wohlbekannten Sprecher sind auf jeden Fall wieder dabei. Das ist auch das Größte, das Beste eigentlich an den Filmen, die uns quasi Jahr für Jahr ausliefert. Wie gesagt, 29. Oktober für etwa 20 bis 25 Euro. Film 16, Der elfte Stürmer. Ja, und ich denke, wir werden auch demnächst, je nachdem, wie wir Zeit haben, auch nochmal in einem Cast, vielleicht sogar in einem Audiokommentar, je nachdem, ob eben Zeit zur Verfügung steht, nochmal den Film genauer unter die Lupe nehmen. Also da könnt ihr auch vielleicht drauf gespannt sein. Genau, der Audiokommentar ist geplant, nur der Release ist, der steht in den Sternen, sag ich mal so. Dann gab es ja noch mehr, nämlich war das Conn-News-Team, beziehungsweise ich, auf der Frankfurter Buchmesse 2013. Ich habe dort gesprochen mit Vertretern von EMA, mit Vertretern von Kase. Es kamen schöne Kontakte zustande, auch mit anderen Leuten. Es war wirklich atemberaubend, die Messe. Es ist unfassbar. Man geht rein und man hat Hallen vor sich, man hat Menschen vor sich. Das ist jenseits aller Vorstellungen. Da würde ich sagen, wow, also wer den Japan-Tag gewohnt ist, der fühlt sich auf der Buchmesse heimisch, aber vielleicht nicht unbedingt genauso wohl, denn da ist ja alles ein wenig stickiger und stinkender und ich meine, ja, da sind alle auf engstem Raum und die Luftzirkulation war nicht immer ausreichend, aber es war trotzdem wunderschön, ja, ganz ehrlich. Vor allem mit, ich habe ja getroffen noch vom ja, die ehemaligen Colin Castler, Christian Infinity und Sarah, ja, ja, es war eine gelungene Messe, vielen lieben Dank euch, auch an Lea, auch an Lukas, an, oh Gott, wir waren noch da, Tatjana war da. Viele, viele nette Leute. Es war eine gelungene Buchmesse. Ja, und zudem ist man, glaube ich, auch etwas früher nicht an den neuen Band rangekommen, an Band 77. Richtig, ja Den gab es genau. doch da nicht. Den habe ich mir dort auch gleich gekauft. Ich konnte nicht anders. Natürlich, als Wobei ich den erstes. Band ja so gesehen schon früher hatte, noch früher, durch das Gewinnspiel von EMA hatte ich ja auf einen Schlag fünf Exemplare zu Hause. Aber auf die Gewinnspiele kommen wir nachher nochmal ein. So, und außerdem hat EMA ja vorgestern ihr neues Manga-Programm für das Frühjahr 2014 bekannt gegeben. Darunter sind Band 79, welches im April erscheint, und Band 80, welches im Juni erscheint. Dazwischen hat sich EMA zur WM-Zeit gedacht, hey, wir releasen einen Sonderband. Da war für einen kurzen Augenblick nicht klar, auf welcher japanischen Vorlage der basiert. Man weiß mittlerweile ganz konkret, die Special Soccer Edition ist Kick It Like Conan. Und Kick It Like Conan, manche kennen vielleicht einen Film, Kick It Like Beckham. Wir nehmen an, dass diese Anspielung wohl darauf zurückzuführen ist. Amazon gibt ja gerade einen ziemlich komischen Preis an, nicht wahr, Marcel? Ja, da steht nämlich 9,99 € soll der gute Band Ja. kosten, nachdem die letzten ja eigentlich billiger waren als ein Genau, normaler Manga-Band. 5,99 normalerweise. Aber das kann ja, wie gesagt, nur vorläufig sein Genau. und ja, wird sich vielleicht noch ändern entsprechend. Also. Genauso vorläufig übrigens haben wir auch gestern die Coverversion bekommen von EMA. Ich habe mich da kundig gemacht. Wir haben einmal das vorläufige Cover zu Band 79 zu Kick It Like Conan und das aktuelle und das endgültige Cover zu Band 78. Genau, Band 78 erscheint ja im Dezember, am 12. Dezember. Dort wird ja dann der Mystery Train an Fahrt Ja, beginnen und Choo Choo Choo machen. da gab es ja den großen Cliffhanger, nicht am Ende von Band 77. Ja, genau, den gab es. Hatten wir auch im Themenpodcast besprochen. Genau, hatten wir auch dort besprochen. Wer das jetzt nicht mehr weiß, spult entweder nochmal zurück oder hört gleich in den Themenpodcast mit Marcel, Philipp und Debbie und mir rein. Dann hatten wir aber noch ein paar allgemeinere Sachen in unserem Newsblog, die wir organisieren konnten. Marcel, was war denn da los? Genau, denn wir hatten zwei Gewinnspiele Oh veranstaltet, mein nicht? Gott. Ja, so war es, ja, Einmal in tatsächlich. Zusammenarbeit mit EMA, da haben wir Band 77 verlost, und zwar gleich fünfmal. Fünfmal, ja, mein lieber Falter, da war was los, ja. Und die Teilnehmer waren auch da, mein lieber Scholli. Ja, das war wirklich beeindruckend. Also vielen Dank an alle Teilnehmer und Ja. auch herzlichen Glückwunsch an die fünf Gewinner, nicht? Genau. Die Gewinner sollten ihre Bände mittlerweile erhalten haben. Ich habe von drei, vier Leuten auf jeden Fall Rückmeldung schon erhalten. Von daher freut mich, dass ihr habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. 6,50 € gespart, ne? Von daher alles klar. Viel Spaß mit den Bänden 77. Wir hatten aber noch ein Gewinnspiel. Das war nämlich zum 11. Stürmer. Wir hatten nämlich einmal die DVD und einmal die Blu-ray verlost. Diesmal in Zusammenarbeit mit Kase, höchstpersönlich. Ja, auch hier wieder Glückwunsch an den Gewinner und vielen Dank an die Teilnehmer. Es waren ja über 200. Mein lieber Scholli, da waren ja. Ja, da war ja einiges los, würde ich sagen. Also, Ja, da war Hut ab, das. ich bin gespannt. Ich bin echt erstaunt, wie viel Reichweite wir immer mal wieder bekommen können, wenn wir nur die richtigen Inhalte haben, ne? Da war unser Café vor Ruhr auf jeden Fall überfüllt, ja, kann man so sagen. Könnte man so sagen, ja. Wir werfen noch kurz etwas ein, nämlich in den USA ist Band 48 erschienen. Ja. Marcel, fällt dir noch was ein? Zu Band 48 ist das schon eine Weile her. Ja, auf jeden Fall. Also die Amerikaner hinken uns da doch inzwischen ziemlich weit hinterher. Und naja, Ja. Band 48, das ist ja noch nicht mal da, wo Mizunashi Rena aufgetreten ist. Also Oh. das war erst im Band 49, nicht? Und 50 dann. Also den Tja. großen Zusammenprall haben die auch noch nicht erlebt. Aber der kommt ja dann demnächst bei denen auch. Ah, der kommt dann demnächst auch in den USA. Hoffen wir es mal für Sie. Da ist es ja so, es geht eigentlich nicht voran. Also, Sie trippeln an einer Stelle in der Hoffnung, dass die Verleger Conan oder Case Closed, wie es in den USA heißt, nicht aufgeben. Genau, so sieht's aus, ja. Genauso sieht's aus. Dann haben wir quasi den deutschen Teil und die, Interkontinentale oder genau, ja. die spoilerfreie Zone so gesehen quasi beinahe abgeschlossen. Davor aber noch ein paar marginale Details um den japanischen Stand. Dort sind nämlich auch einige Dinge geschehen. Zum einen hat der Looper The Third vs. Detective Conan Film einen Titelsong erhalten. Dieser wird von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 99 Radio Service, einer japanischen Band, vorgetragen. Ja, also wir wissen ja schon seit längerem, der Film erscheint am 7. Dezember, glaube ich, oder? Im Kino. Ja, oh, Glück gehabt. Und ja, da werden die Japaner eben den Genuss haben, oder auch nicht, da noch dieses Lied zu hören. Ich habe das Lied schon gesucht, aber irgendwie nicht gefunden, ja. Also, Ja, ich kann klar, denn. ist auch noch Zeit bis zum Dezember. Ich kann jetzt auch nichts weiter zur Band oder so sagen. Ich kenne die nicht, also vom Namen überhaupt Ja, nicht. Du also, wahrscheinlich auch nicht, oder? viele Informationen konnte ich nicht rauskriegen, aber sind schon ein paar Jahre aktiv. Ah ja, also doch Haben schon aber erfahren. hiermit ihr Debüt in Sachen Detektiv Conan. Also ein Opening oder Ending zur Serie haben sie bisher noch nicht beigesteuert. Na, und apropos Debüt ist ja auch das Debüt praktisch, dass in einem Jahr mal zwei Conan-Filme rauskommen. Also Ja, genau. der 17. Film, Detektiv auf hoher See, kam ja im April wie jedes Jahr. Und jetzt eben auch noch der Lupin, also in Zusammenarbeit mit Lupin 3 im Genau. Dezember, der Conan-Film. Genau. Und passend zum Film 17, den du gerade angesprochen hast, der wurde jetzt zum Verleih freigegeben. Also, den können jetzt Japaner wieder nach Lust und Laune kaufen. Ja, das hätten wir Deutschen auch gerne so schnell immer. Vor allem im Kinoerlebnis und dann ein halbes Jahr später den Film auf DVD und Blu-ray im Handel. Ja, aber Ein Traum für alle Fans. wenn wir auf Kase vertrauen, dann kommt der Film ja ganz bestimmt auch nächstes Jahr, wie üblich. Ganz bestimmt. Vielleicht dieses Mal im November oder Dezember, Mal bis schauen. der nächste Film dann 2 Jahre später kommt. Vielleicht kriegen Man wir weiß auch es noch den nicht. Lupin-Film. Vielleicht. Ah, Das oh, wäre und schön. jetzt, da hast du jetzt aber was angesprochen. Wir Ja, sollten, oh, wenn dann Kase schreiben zuhört. mal, genauer, an alle Kassel-Mitarbeiter, die zuhören, den Film hätten wir auch gerne. Ja, der Wunsch ist da und es gibt ja zwei Fangruppen, Conan und Lupin, die ist vielleicht dann noch insgesamt Richtig. größer. Wobei ich aber noch lieber als dieses Crossover lieber die Magic Files hätte. Ja. Ich glaube, die wären noch mal ein Tick Also interessanter, praktisch meiner die Meinung nach. DVDs, die es zu den Filmen gab, die Genau, die zu Episoden. den Filmen erscheinen. Immer diese Vor- bzw. Nachgeschichte. Es sollen ja auch manchmal Nachgeschichten sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, doch es. Ich glaube jedenfalls, mal eine Nachgeschichte gesehen zu haben. Ja, dann haben auch die Japaner, auch die Japaner sind in den Genuss gekommen und können nun den Kalender für 2014 im Handel erwerben. Dieser ist wie gewohnt, ja, ich sage mal, qualitativ leicht hochwertiger als die deutsche Variante von Kaze. Wobei auch die eine nette Geste ist, eine erstmalige Geste, die wir ja noch nie hatten vorher. Von daher freue ich mich, wenn bald der 1. Januar 2014 ist und ich den Kalender von Kaze auspacken und aufhängen und durchblättern kann. Ja, das finde ich auch, das Engagement auf jeden Fall zu loben, weil es gibt ja an sich schon wenig Conan-Merchandise in Deutschland. Ja, leider. Ah, da kommt man schwer ran und dass dann immerhin mal ein Kalender rauskommt, ist doch schon mal eine feine Sache. Der Meinung bin ich auch. Weiter geht's mit einer weiteren feinen Sache. In Japan ist die 182. Anime-DVD veröffentlicht worden. Ja, wie viel gibt's denn in Deutschland? Im Gegensatz dazu nicht? Ja, wie viel gibt's in Deutschland? 3 DVD-Boxen in Deutschland. Ja, so viel gibt's in Deutschland. Oje, peinlich, peinlich. Und in diesen sind einmal die Episoden 675 und 76, nicht 1000stel Vergebung und 678 und 679, das Mystery Theater von Nagasaki. Wem das jetzt so gar nichts sagt, kein Problem. Wie immer haben wir in unserem Wiki den zugehörigen Artikel von unseren freiwilligen Helfern verfasst. Dort findet ihr alle Informationen, aber auch im Newsblog haben wir natürlich ein paar Zusammenfassungen von dir verfasst, nicht wahr, Marcel? Ja, auf jeden Fall nicht. Also das eine war ein Manga-Fall, glaube ich, und ein Zweiteiler, und das andere war die Mystery-Tour vom letzten Jahr. Also in Nagasaki. Vom letzten Jahr. Genau. Die ist aber noch nicht im Manga, oder? Im deutschen Manga? Na, ist ja ein Filler, also... Ach, stimmt. Mystery-Touren sind ja immer Filler, stimmt genau, ja. Genau, die kommen jährlich immer. Ja, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Ah, alles kein klar. Kein Problem. Ah, so war das. Gut. Ja, und dann das gibt's... Das war aber nicht nur... Genau, ja? Ja, ja, genau. Nämlich für die Heiji-Fans kam auch noch was in Japan raus. Denn die müssen ja auch beglückt werden. Und zwar gab's da immer unter wieder, dem Titel... Heiji Hattori 2, also praktisch eine zweite DVD mit Heiji-Fans. Die erste Heiji Hattori Collection quasi war ja die dritte, die erschienen ist damals. Im Jahr 2008, wenn ich richtig geguckt habe. Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da habe ich nicht recherchiert, okay. Da habe ich, ja genau, 2008, genau. Immer bestens informiert, unser Star-Moderator heute. Ja, da sind auf jeden Fall zwei Dreiteiler drauf mit Heiji, wie gesagt. Einmal die Spinnenkönigin. Und der Pfeil der Sirene. Die kennen wir noch. Genau, ja, das kennen wir beide noch. Alle deutschen auch Zuschauer noch im deutschen Anime erschienen und natürlich auch im deutschen Manga. Die dazugehörigen Episoden 177 bis 179 beziehungsweise 241 bis 243. In Japan meines Wissens Specials gewesen, nicht wahr? Vermute ich einfach mal. Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich glaube, die Spinnenkönigin wurde noch in einer... Ich glaube, eine der beiden Episoden wurde mal in einem Special zusammengefasst, in einer Wiederholung. Alles klar. Gut, dann verlassen wir die quasi mehr oder weniger spoilerfreie Zone und gehen nun zum Anime in Japan über, erstmals mit mir. Ja. Ich bin tatsächlich dabei, ja, unfassbar. Es erschienen einmal die Episoden 712 bis 715. Namens Vampir-Vierteiler mit Heiji. Beziehungsweise also, es ist eigentlich nicht der Titel, sondern es ist einfach ein Vierteiler, genau, ja. Tut mir leid, ja. Nee, ja. Ist ja kein das ist nicht der Titel, das ist natürlich ein Vierteiler. Vier Episoden, Vampir, schaurig und giftig mit Heiji, aus dem Band 78, ja? 79? Ich glaube, 78-79 zusammen, ja. 78-79, ja. Also auch ein deutscher Release dieser Episoden in Manga-Format ist gar nicht mehr weit hin. Ja. Ja, auf jeden Fall ein langer, komplexer Fall. Aha. Ich weiß auch nicht so viel wie, also ich weiß genauso viel wie Kevin genau gesagt. Also ich habe die Episoden noch nicht gesehen. Ich weiß gar nichts. Ich habe sie nur zusammengefasst. Spoilerfreie, wisst ihr ja. Ja, insofern werden wir jetzt hier auch nicht weiter drauf eingehen. Also wir werden spoilerfrei halten. Heute lassen wir den Japan-Teil wirklich nur ganz klein ausfallen. Episode 716, was war denn in dem Filler los? Ja, da kann ich ja ein bisschen spoilern, also ist ja an sich kein Spoiler, ist ja ein Filler, da kann ich mal kurz eine Zusammenfassung geben. Eine kurze? Genau, es hat der erste Fall von einem Zweiteiler, da geht's nämlich darum, dass Kokoro einen Drohbrief bekommt, da wird ein Mord angekündigt, da geht in der Detektei Mori ein. Oh. Und das Spannende an der Sache ist, man sieht gleich am Anfang der Episode schon drei Mörder, die sich zusammentun, also drei Komplizen, und die wollen einen Museumsdirektor ermorden. Das ist wirklich mal ausgefallen, weil sonst kennt man es ja in Detektiv Conan nur, dass entweder der Schattenmann irgendwie zustößt oder ja, man kennt auf jeden Fall den Täter nicht. Und diesmal kennt man die Täter und das sind gleich drei Stück. Also ist mal auf jeden Fall eine Innovation, finde ich. Könnte mal ein sehenswerter Filler sein, ne? Ja, also ich fand den Aufbau... Ich habe erst neulich einen Filler gesehen, das war der mit dem Turm. Ach ja. Weißt du, welchen ich meine? Ich fand den grausam, also... Ich habe noch nie sowas Furchtbares gesehen. Irgendwie die Schätze im dunklen Turm, meinst du den? Ja, und auf einmal ging da alles hoch, der Eingang und aus dem Nichts, aus dem Erdreich. Ich dachte nur, Ich kam mir ein bisschen vor wie ein Mechanismen-Tempel oder im Schloss oder da waren ganz viele Illusionen. Es kam mir vor, irgendwie, es kam mir bescheuert vor, tut mir leid, aber das war. Ja, es war ein bisschen übertrieben und mit Detective Boys, glaube ich, noch und ja. Ja, genau, mit. Vor allem die eine Szene, muss ich kurz sagen, mit Conan und Ayumi, wie sie sich Beine an den Händen halten. Also gut, Alumi. Diese Dramatik pur mit den 6- und 7-jährigen Kindern da. Also meine Fresse. Ja. Ja, ich glaube, der Fall ist auch nicht so gut. Nicht so gut bei uns weggekommen damals. Ich weiß es gar nicht mehr. Also bei mir jetzt, wenn ich eine Bewertung hinterherreichen müsste, dürfte, könnte, 2 von 5. Ja, schaust du eigentlich die Filler oder so? Also du. Das war eine Ausnahme, ja. Denn ich habe für unseren Partner KNS-Fansatz tatsächlich die Filler-Episode an der mitgearbeitet. Oh. Also Rechtschreibfehler habe ich korrigiert. Ich habe an der Grammatik gefeilt. Und ja, die deutsche Würdigung beigetragen. Damit alle, die die Episoden sehen, nicht nur von dieser, ja, nicht die, von dieser Episode den Augencremes bekommen, sondern wenigstens von den Texten unten verschont bleiben. Ja. Und hochqualitativ mitlesen können. Ja, die Qualität war auf jeden Fall bei der Übersetzung vorhanden, vielleicht in der Episode an sich dann weniger. Können wir uns drauf einigen. Können wir, ja. Auch der Manga in Japan kam wie immer nicht zu kurz in dem Zeitraum. Es erschienen 4 Kapitel. Ich würde sagen, du sagst ganz kurz was dazu, ohne dass ich mir die Ohren zu halten müsste. Ja, weil viel kann ich wirklich auch nicht zu sagen. Also ich. Wunderbar, ich mag das. Ja, das ist super. Du magst dich am liebsten, Marcel. Ja, verstehen wir uns doch. Ja, es erschienen 4 neue Kapitel in Japan, und zwar die Kapitel 875. Das Kapitel schloss den letzten Fall ab. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es da ging. Das werden wir dann, denke ich, auch im nächsten Cast genauer besprechen. Und es folgte dann ein neuer Fall, der begann ab Kapitel 876 mit dem Titel Der romantische Schriftsteller. Klingt so ein bisschen nach Yusaku Kodo oder so, aber ich kann ja auch noch spekulieren. Und ja, der Fall ging weiter mit Kapitel 877, das Mädchen, das Sera ähnelt. Also geht's offenbar um Sera. Ja. Wir spoilern aber nicht weiter. Und Kapitel 878, das Handy, das Meer und ich. Klingt, ja, romantisch alles, oder ich weiß ja nicht. Erscheint auf jeden Fall auch, denn irgendwann mal im deutschen Manga, wahrscheinlich Band, ja, 80, 81, 82, irgendwo so. 83 mit vielleicht sogar erst. Oh je. Also das ist noch hin, auf jeden Fall. Das dauert wohl noch eine Weile, ja. Ja, ich würde sagen, Mensch, Wahnsinn, das war jetzt ein Mini-Mini-Mini-Cast, wir sind durch. Wir haben kompakt für euch alles zusammengefasst, nachdem wir letztes Mal ja eine XXL-Ausgabe hatten, haben wir dieses Mal eine, ja, XXS-Ausgabe, sag ich mal. Aber der Inhalt kam mir so gesehen nicht zu kurz, wir sind so gut es ging eingegangen. Wir sind allerdings, wie gesagt, am Anfang auf, ja, organisationstechnische Schwierigkeiten eingestellt. Ja, genau. Zeit. Die schwarze Organisation kam dazwischen. Ja, organisationstechnisch war jetzt anders gemeint, aber ja. So kann man es auch verstehen. Genau. Von daher, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir bedanken uns ja, für alles, wie immer. Wir hoffen natürlich auf eure Reaktionen, auf eure Anregungen, auf eure Lob, auf eure Kritik zum Podcast, wie immer in den Kommentaren. Hast du noch ein Abschlusswort zu sagen? Ja, ich würde noch hinzufügen, also detailliert ja. Werden wir dann wahrscheinlich in dem nächsten News-Podcast nochmal auf die fehlenden Episoden, die wir jetzt nicht besprochen und bewertet haben, eingehen. Und auch die Kapitel, ich denke mal, Philipp wird da dann noch einiges zu sagen haben. Und ja, dann hören wir uns im nächsten News-Podcast wieder, dann wahrscheinlich wieder mit Philipp und in größerer Gruppe. Ja. Hoffentlich. Tja, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer ich verweise hiermit auf unsere Projekte. Einmal sind wir zu finden, conannews.org, unser Newsblog, conanwiki.org, unser Wiki, conanforum.org, unser Forum. Auf Facebook findet ihr uns auch, facebook.com/conannews. Auf Twitter findet ihr uns, twitter.com/conannews. Und wer uns gerne auf iTunes abonnieren möchte, der findet uns dort als Conancast. Ja, ich habe verwiesen und ich verweise dich jetzt auch deines Amtes und sage, ich verweise mich selber auch jetzt meines Amtes und wir verabschieden uns. Alles klar? Jo, na dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.